teach me to dance. Dance? Did you say dance? Come on, my boy. Together. Jeder wird nun das Bild vor Augen haben. Dieses Weltkulturerbe in Schwarz-Weiß. Let's go! Oh. Das griechische Strandidyll. Zwei Männer im Anzug und, ja, mit schicken Krawatten bestückt. Die Arme um die Schultern gelegt. Again. Tanzend, lachend, getragen von der hymnischen Tsirtaki-Musik des jungen Mikis Theodorakis. Gerade haben die beiden Männer buchstäblich alles in den Sand gesetzt. Ihre Mühen und Hoffnungen und das ganze Kapital. Doch statt zu hadern, Schuldige zu ermitteln oder sich in die Asche des eigenen Versagens zu verbuddeln, erheben sie sich wie zwei Phönixe und feiern ihre Neugeburt und ureigene Auferstehung. Ein legendäres Herrenballett, das für die Idee des freien Menschen steht und seinen Triumph über Scheitern und Resignation. Und für die Macht der Freundschaft zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hey Boss, if you ever see a more splendor riskas. Sorbas unter Sternen von Wolf Reiser. Im Mai 1970, ich war 15 Jahre alt, führte mich meine erste richtige Reise nach Griechenland. Alles war neu für mich. Das Flugzeug, die hämmernden Stempel und verspiegelten Sonnenbrillen der Junta-Zöllner, die balkanische Kakophonie von exotischen Klängen, ungewohnter Hitze und fremden Aromen. Während der Fahrt im Klapperbus auf einer langen staubigen Straße down south kam mir manches von den currygelben Reklamheften her bekannt vor. Korinth, Mykene, Sparta. In der peloponnesischen Mani angekommen, bezog ich am Sandstrand von Kalogria eine blau-weiß bemalte Hütte, in der sich ein verlaustes Feldbett befand. Auf dem jadegrünen Meer lagen ein paar bunte Kaikis, zerrupfte Esel dösten im Schatten der Olivenbäume, ältere Männer schnarchten vielstimmig auf den schiefen Hockern der Dorfcafés. Und aus einem Transistorradio schepperten unentwegt die Militärmärsche der Junta. Es blieb mir also nichts anderes übrig, als mich in die wuchernde Botanik zu schlagen, wo Libellen und Bienen um Orangen- und Avocadobäume herumtanzten, es nach Salbei und Rosmarin roch und am Fuße mächtiger Zypressen eine Quelle rauschte. Dort stieß ich irgendwo auf ein paar verrostete Schubkarren, defekte Loren und zwei vom Macchia-Gestrüpp verdeckte Stolleneingänge. Am Abend dann im Café Neon faselten die alten Frauen wirres Zeug von einem pazifistischen Dichter mit kompliziertem Nachnamen und einem Megatypen namens Sorbas, der hier vor langer Zeit eine Seilbahn hinunter zum Meer gebaut hätte. Tage vergingen, Wochen vergingen, Monate vergingen. Ich saß auf meiner Schulbank und schaute hinüber zum Bahnhofsvorplatz, wo sich eine Uhr befand, die mit jeder Minute ein weiteres Stückchen ins Nichts weiterrückte. Und plötzlich lief ein Film in meinem Kopf und trug mich zurück in diesen Garten. Thymian und Salbei begannen zu duften. Der Mohn explodierte. Diese Quelle rauschte, die Esel schrien. Die Kaikis auf dem jadegrünen Meer kamen mit Körben voller Rotbarben und Bärenkrebsen zurück. Die Klageweiber verwandelten sich in Nymphen und ein mächtiges junges Leben meldete sich in mir. Was damals nur eine vage Ahnung war, entwickelte sich nach und nach zu einer seelischen Heimat. Der Roman von Nikos Kazantzakis begleitete mich bei allen Reisen durch die Welt. Und den darauf basierenden Film Alexis Sorbas sah ich in Kinos in Kairo, Honolulu oder Open Air auf Mykonos, im Triple Feature mit Zed und Rembetiko. Und immer wieder staunte ich über den weisen Kumpel Sorbas, der es so gut verstand, das Leben trotz allem zu lieben und dem Tod mit Anstand entgegenzusehen. Mitte November 1914 unternahm der damals 31-jährige Nikos Kazantzakis eine 40-tägige Pilgerwanderung über den heiligen Berg Athos, dem Zentrum der griechischen Orthodoxie. Der Balkan als Ganzes sowie die griechischen Zustände im Speziellen waren geprägt von einem neurasthenischen Chaos, einem Zucken zwischen Revolutionen und Restaurationen. Bulgaren, Rumänen, Türken und Griechen lieferten sich permanente Gemetzel, während sich die großen Spieler Deutschland, England, Frankreich und Russland für das Fest der Apokalypse in Schale warfen. Es gab also Gründe genug, diesem Irrenhaus zu entfliehen. Zudem war der ambitionierte Junganwalt angeödet von seiner Arbeit in einer kleinen Athener Kanzlei. Und seine Ehe mit der Journalistin Ralatea bot mehr Bosheit als Erfüllung. Morgen ist Heiligabend. Morgen werde ich ins Kloster eintreten und erst wieder von dort zurückkehren, wenn ich die Kraft habe, Gott zum Leben zu erwecken. Ich werde der Welt entsagen, weil ich ihrem Verfall nicht länger zuschauen kann. Ich werde hinter dicken Mauern versinken und meine Pflicht tun. Habe ich eine Wahl? Keinen Ehestreit mehr. Keine Post, keine Anwaltsbriefe. Stattdessen Reinigung und Askese. Athos. Ich komme. Europa und die Welt hätten einen großen Schriftsteller weniger, wäre nicht in diesem Moment etwas Erstaunliches passiert. Aus dem Klosterportal stürmt ein Mann heraus. Bloß weg aus diesem Garten des Satans. Um die 50. Man schütze sich vor dem Hinterteil der Esel. Groß, und dem hager, Vorderteil von euch. Gelockte Haare, Kuttenträger, kecker Hut, kariertes Sakko. Heuchler. Sein gebräuntes Gesicht hat ein kräftiges Kinn. Stinktiere, Giftmischer, Päderasten. Einen markanten Schnauzbart. Und das Erstaunlichste sind seine Augen. In diesem Loch hört man Gott weinen. Funkelnd, spöttisch. Wo ist meine Buzuki? Unruhig kreisend wie die Augen eines Raubtiers. Rückt meine Zigeunerin raus, sonst bereite ich euch die Hölle auf Erden. Puh. Was willst du denn hier, Nickelbrille? Ach, das nächste Opfer. Gratuliere. Nur hereinspaziert, Novize. Hast du eine Zigarette? Ich bin nicht Raucher. So genau wollte ich es gar nicht wissen, mein Junge. Aber ich sag dir eins, ich habe meine Lektion gelernt. Ein Fisch sollte im Meer und wir Menschen in der Sonne bleiben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass nur derjenige einen Platz am Licht verdient, der lange genug gegen die Finsternis gekämpft hat. Wer sind Sie? Raucher. Vagabund, Suppenkoch, Bergmann, Musiker, Witwer, Schwarzhändler, Holzfäller und unehrenhaft entlassener Mönch. Yorgos Zorbas, mein Name. Du willst gegen die Finsternis kämpfen? Bravo, bravo. Dann komm mit. Unten in Karies gibt's eine Hafentaverne. Finsternis. Dass ich nicht lache. Yorgos Zorbas kam 1857 nahe der makedonischen Stadt Katerini zur Welt. Wegen ständiger Konflikte mit den türkischen Besatzern verbrachte er den Großteil seiner Kindheit in abgeschiedenen Gebirgsdörfern, wo er die Schafe und Ziegen seines Vaters hütete. Mit 17 Jahren suchte er das Weite, verdingte sich als Gelegenheitsarbeiter und fand schließlich eine Arbeit in der von Franzosen betriebenen Zink- und Silbermine in Lacou. Mit wissenschaftlicher Begeisterung vertiefte er sich in die Welt der Metalle, Mineralien und die Feinheiten der Bergwerkskunst. Er schwängerte Eleni Kalkuni, die sehr junge Tochter des Minendirektors, was in jenen Zeiten zur Ehe verpflichtete. Als der Schwiegervater bei einem Unfall ums Leben kam, übernahm Zorbas auch gleich dessen Führungsposition. Mit Eleni verbrachte er viele glückliche Jahre. 10 gesunde Kinder gingen aus der Verbindung hervor. Ihren plötzlichen Tod bezeichnete er als den schlimmsten Schicksalsschlag seines Lebens. Der wieder entflammte Krieg mit den Türken brachte ihn dazu noch um seinen lukrativen Job als Minendirektor. Von da an irrte er mit seinen Kindern durch die Trümmerwelt Makedoniens und nahm jede noch so demütigende Tätigkeit an. Im Frühjahr 1914 sollte er dann seinen persönlichen Sündenfall erleben. Die zeitgeistige Variante eines antiken Tragödienfluchs. Was hast du da? Zeig mal. Links das Evangelium und rechts den Homer. Auf der einen Seite steht, sei gut, sei friedfertig und bereite dich auf das wahre Leben im Himmel vor. Auf der anderen Seite steht, sei stark, sei stolz, liebe den Wein, die Frau, den Krieg und genieße das Schlachtfest des Lebens. Das Schlachtfest des Lebens, sagst du? Mit keinem Menschen, nicht einmal mit dem oberheiligen Athos-Guru, habe ich bis jetzt darüber gesprochen. Aber dir will ich es sagen. Ich hatte auch einmal so ein Schlachtfest. Im Namen des Vaterlands natürlich. Am Morgen danach reite ich mit dem Esel hinunter nach Thessaloniki und sehe 5 zerlumpte Kinder der Größe nach aufgereiht wie Orgelpfeifen. Sie betteln mich an und ich frage, warum sie denn nicht Ziegen hüten oder Feigen verkaufen. Der Älteste erzählt, dass sie seit gestern kein Haus mehr haben. Den Vater habe man abgeknallt, die Mutter am Strick hängend aufgefunden. Ich schüttle meinen besoffenen Kopf und erkundige mich nach dem Dorf, frage, wie es heißt. Und dann kommen die Bilder zurück. Ich Held. Ich großer Patriot. Hurra, ich Sorbas. Es lebe das Vaterland. Ein Mörder. Ein Plünderer und Brandstifter. Der Mensch ist ein Vieh. Wohl wahr. Ich habe ihnen alles gegeben, was ich hatte, bis auf meine Kleider am Leib. Danach nahm ich die Beine in die Hand, als sei die wilde Jagd hinter mir. Ich lief bis hier herauf, zum Athos. Ich monatelang ihn um eine neue Seele angefleht habe. Seine einzige Antwort war Schweigen. Schweigen. Kaltes, nacktes, eisiges Schweigen. Nico, ich glaube an nichts mehr. Außer an mich. Manchmal. Mönche, Generale, Anwälte, Schreiberlinge, feige Köter, die essen, trinken, rammeln und sich sonst vor Angst in die Hosen machen, bis sie irgendwann mal steif in der Erde liegen und den Würmern gehören. So ein Grauen. Und dennoch scheinen Sie die erste menschliche Stimme zu sein, die ich seit langer Zeit höre, Herr Sorbas. Vielleicht hat sie mir der Himmel geschickt. Nun stehe ich plötzlich wieder an der Kreuzung und frage mich, wohin der Weg geht. Geh in die Welt, mein Junge. Ob Anwalt, Schreiberling oder Wanderprediger, aber geh in die Welt. Deinem Gott begegnest du eher als Fischer verkleidet, als in so einem Zuchthaus für Klosterbrüder. Mehr Wein. Wenn dein Herz versteinert und deine Seele tot ist, dann hilft nur noch Musik, Wein und ein echter Freund. Und wegen mir zur Not auch Tinte und Papier. Nach dieser Begegnung sammelte Sorbas in Thessaloniki seine Kinderschar ein und zog weiter Richtung Skopje, um im Erdreich nach verborgenen Metallen und Mineralien zu schürfen. Der Kopfmensch, Nikos Kazantzakis hingegen, vertiefte sich in seine Sphären, um dort im großen Chaos seine Erkenntnisse und Wahrheiten abzutrotzen und zu Papier zu bringen. Bald schon, Mitte Oktober 1915, bot sich eine Gelegenheit zum Wiedersehen. Ich schreibe dir aus Athen, geliebter Freund. Es wird wieder Krieg geben. Glaube den Zeitungen kein Wort. Ich habe in der Mani mit ein paar meiner reichen Freunde eine stillgelegte Braunkohlemine gepachtet. Da wir damit die Armee mit Energie beliefern, komme ich um den Militärdienst herum. Nie wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, das habe ich mir versprochen. Alles riecht nach Abenteuer, nach tätigem Leben, Sinn, neuen Menschen und raus aus der Stadt und diesem Lügensumpf. Willst du mich bei diesem Unternehmen unterstützen? Kein anderer wäre mir hier wertvoller als du. Ich umarme dich. Dein Nico. Als Sorbas das Telegramm erhalten hatte, machte er sich umgehend mit seinem Tross auf den Weg in den Süden des Peloponnes. Sein Eintreffen am Ende der Welt muss für die im tiefsten Mittelalter lebenden Menschen wie ein Meteoriteneinschlag gewesen sein. Im Handumdrehen hatte der Wirbelwind selbst die stolzen Patriarchen um den Finger gewickelt. Die Dorfältesten, den Schulleiter, den Schutzmann, den orthodoxen Priester. Mitsamt seiner Kinderschar quartierte er sich oberhalb der Bucht von Stupa im herrschaftlichen Haus der Familie Exacholeas ein. Damals wie heute eine der angesehensten Familien an der ganzen Küste. Katerina Jorilea erzählt, wie sehr diese Begegnung auch heute für ihr Leben von Bedeutung ist. Als Sorbas und Kazantzakis hierher kamen, zum Strand von Kalogria, mieteten sie das Haus meiner Großeltern, um dort zu wohnen. Sorbas ist der Patenonkel meines Vaters. So sind unsere Familien eng miteinander verbunden und das bis heute. Selbst ich habe noch freundschaftliche Beziehungen zu Sorbas Urenkeln und Enkeln. Wie ein Lauffeuer verbreitete es sich in der Gegend, dass es bald Arbeit geben würde. Und so stellten sich aus allen Ecken der Region Männer, Frauen und Kinder bei Sorbas vor, der mit geübtem Auge die Spreu vom Weizen trennte und bis Ende 1916 eine Crew aus gut 150 Arbeitskräften zusammengestellt hatte. Eine kunterbunte Multikulti-Gruppe in ihren jeweiligen Operettenkostümen. Einheimische, Türken, Söldner, Bulgaren, Serben, sogar ein paar desertierte deutsche Soldaten. Es wurden sehr viele Feste gefeiert, als dieser Freundeskreis hier war. Auf Initiative von Sorbas hin. Er war die Seele eines jeden Fests. Zwei Bretter auf Steine gelegt, fertig war der Tisch. Sein Lieblingsspruch war, wenn mein Herz sich verschließt, ist es nicht mit Schlüsseln zu öffnen. Ist mein Herz traurig verschlossen, kein Schlüssel es zu öffnen weiß. Nur Bouzouki-Musik kann es öffnen und ein guter Freundeskreis. Wenig später traf Nikos mit seiner Entourage im Hafen ein. Der lockenmähnige Poet Angelos Sikelianos im hauchdünnen ägyptischen Kaftan. Seine amerikanische Jet-Set-Frau Eva Palmer im delphischen Kultgewand. Und zwei Züricher Investmentanwälte im blütenweißen Leinenanzug, Panama-Hut und qualmenden Kuibas. Die Stollen waren in den Berg geschlagen. Der Kai der Verladestation war gemauert und es konnte beginnen. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Er fragte mich auch gar nicht mehr um Rat. Schon in den ersten Tagen gingen die ganze Sorge und Verantwortung aus meinen Händen in seine über. Ihm oblagen Beschlussfassung und Ausführung. Ich musste freilich für alle Schäden und Verluste aufkommen, was mich aber nicht allzu sehr bedrückte, denn es wurde mir sehr schnell klar, dass die nächsten Monate zu den allerglücklichsten zählen würden. Schuften werde ich für dich, so viel du willst. Dein Sklave. Aber alles andere, nur wenn ich Lust habe. Nur, wenn ich dazu aufgelegt bin. Klare Rechnung, du kannst mich nicht zwingen. Dann hast du mich verloren. In dieser Hinsicht musst du wissen, bin ich ein Mensch. Ein Mensch? Was meinst du damit? Na, ein freier Mensch. Gut. Darauf noch einen Rum. Aber ich trinke keinen Rum. Diesmal schon. Rum und dein Salbei-Tee passen nicht zusammen. Hier, damit unsere Abmachung hält. Na gut, mit Gottes Segen. Und dem des Teufels dazu. Als meine Freunde abgereist waren, begann ich mich zum ersten Mal in meinem Leben richtig frei zu fühlen. Ich schwamm jeden Morgen hinüber in meine Naturhöhle, stellte Tisch und Stuhl auf und widmete mich meiner Lektüre, während das Meer leise rauschte und die glänzenden Kiesel zum Schnalzen brachte. Als er hier war, war er noch sehr jung, etwa 34 Jahre alt. Er beschäftigte sich vor allem mit Dichtung. Kazantzakis-Forscher behaupten, dass er sich hier zu einem Visionär gewandelt hat. Hier am Strand von Kalogria. Das war eine Zeit, in der ihm die Lebensumstände auch erlaubten, in sich gekehrt seine poetischen Visionen zu entwickeln. Die Umgebung war das reinste Paradies. Das hatte noch nichts zu tun mit dem Tourismusort von heute. Thank you. Ein kühler Wind streichelte die silbergrauen Blätter der Olivenbäume. Ich hörte das Hämmern aus dem Stollen, die dröhnende Stimme von Sorbas und das beruhigende Tuckern der Bootsmotoren. Ich konnte es kaum erwarten, dass die Sonne untergehen würde, die Arbeiter nach Hause gingen und wir beide uns in den Sand setzen konnten. Dieses Jahr war ein einziges Gespräch. Ein Gespräch, das Tage erfüllte und Nächte durchwachte. Ein Gespräch, das manchmal unterbrochen wurde, aber nie endete. Ein ganzes, kostbares Jahr lang nicht. Was machst du den ganzen Tag überhaupt? Bücher? Tinte? Papier? Ist das nicht fad? Wozu ist das gut? Hilft das irgendjemandem weiter? Mir fürs Erste. Und ein paar Lesern, hoffe ich. Ich habe die verdammte Pflicht, Sorbas, diese Welt zu retten. Die Dunkelheit zu erhellen, so wie du das mit deiner Grubenleuchte ja auch machst. Ich muss die Wahrheit finden. Und ja, dafür opfere ich notfalls mein Leben. So wie Jesus. Ja, ich gebe mein Leben dafür, dass du erlöst wirst. Entschuldige. Aber ich glaube, dass bei dir eine Schraube locker ist. Glaubst du denn nicht an den Menschen? Nein, ich glaube an nichts. Der Mensch ist ein Vieh und ein Gott zugleich. Ich glaube nur an Sorbas. Nicht etwa, weil Sorbas besser ist als die anderen. Auch er ist ein Vieh. Aber ihn kenne ich. Ihn habe ich in meiner Gewalt. Weißt du, Sorbas? Eigentlich müsstest du schreiben. Dein Leben, das ergebe eine moderne Bibel. Oder besser, eine neue Odyssee, eine Offenbarung. Pappelapapp. Ich atme. Ich lebe. Merke dir eines, mein Junge. Wenn du die Mysterien erleben möchtest, dann wirst du keine Zeit für etwas anderes haben. Wer aber Zeit zum Schreiben findet, der erlebt keine Mysterien. So einfach ist das. Immer wieder machte er sich über mich und meine Arbeit lustig. In der Nacht spürte ich den ganzen Ekel, der sich durch mein Leben zog. Mir wurde klar, dass ich etwas ändern musste in mir. Und ich entschloss mich, ihn als den Schlüssel zu einem neuen Leben zu betrachten. Einem Leben voller Freiheit und echter Liebe. Du warst also im Krieg und hast dich fürs Vaterland geschlagen. Ach du hoffnungslose Unschuld mit dem Grips eines Schulmeisters. Alles, was ich dir gesagt habe, scheint in die Luft gesprochen. Vaterland? Ja. Es gab eine Zeit, in der ich sagte, das ist ein Türke, das ist ein Bulgare und das ist ein Grieche. Und ja, ich habe gemordet, ich habe gestohlen, habe Dörfer in Brand gesteckt und Frauen vergewaltigt. Alles im Namen des Vaterlands, nur weil es Türken und Bulgaren waren. Hatte ich dir nicht erzählt, dass ich fürs Vaterland 5 Kinder zu Waisen gemacht habe? Da wurde ich es los. Das Vaterland? Ja, das Vaterland. Sprich mir nie mehr davon. Glaub mir, solange es Vaterländer gibt, werden Menschen zu Tieren, zu wilden Tieren. Aber ich bin zum Glück darüber hinaus. Ich habe Schluss gemacht. Ich beneidete ihn. Alle Erfahrungen, über die ich mich mit Papier und Tinte bemühte, waren bei ihm Fleisch und Blut. Alle Probleme, die ich in meiner Einsamkeit Knoten für Knoten zu lösen suchte, hatte er schon längst mit einem Streich gelöst. Mit Vaterland, mit Popen, mit Geld. Ich habe Schluss gemacht mit allem. Es ist, als liefe ich durch einen Sieb. Und je mehr ich durch das Sieb laufe, umso leichter werde ich. Wie soll ich es sagen? Ich befreie mich. Ich werde ein Mensch. Verstehst du mich? Ich hatte die Augen geschlossen. Ich war untröstlich. Es war mir nicht möglich, ihm zu antworten. Chef? Chef, schläfst du? Und ich Rindvieh rede und rede. Obwohl Nikos und auch seine Investoren wussten, dass die Mine letztlich ein cleverer Vorwand war, um sich und die Arbeiter vom Militärdienst zu befreien, ging man durchaus mit dem nötigen Geschäftseifer an die Sache heran. Die Erde vibrierte. Randvolle Loren rollten zur Bucht hinab. Die Boote verließen täglich den Kai Richtung Piräus und Geld kam in die Kasse. Es Wenn Sorbas weit nach Mitternacht die Worte ausgingen, erhob er sich urplötzlich, wirbelte mit seinen nackten Füßen über den Sand, klatschte in die Hände und wieherte wie ein irrer Hengst. Er bewegte sich kerzengerade, mit geneigtem Kopf, die kleinen Augen funkelten und seine Hände wuchsen zu Flügeln. Hörst du den Regen? Wenn man wüsste, was die Steine, die Bäume, der Regen zu sagen haben. Vielleicht rufen sie uns und wir haben kein Gehör mehr dafür. Wann öffnen sich endlich die Ohren der Menschen? Wann öffnen sich unsere Sinne? Wann öffnen sich unsere Arme, dass sich alles umarmt? Die Steine, die Bäume, der Regen, die Menschen. Manchmal begreife ich es. Alles. Aber wenn ich es dir zu erklären versuche, käme nichts Gescheites dabei raus. Deshalb muss ich es dir vortanzen, verstehst du? Er erschien mir wie ein sich auflehnender Erzengel, voller Trotz, Revolte und Spott auf Gott und seine misslungene Schöpfung. Als hätte er sagen wollen, was kannst du mir antun, Allmächtiger? Nichts, außer du tötest mich. Töte mich. Ich lache dazu. Fliege. Nichts hält mich auf der Erde. Spreche mir nach. Zum Teufel mit Papier und Tintenfass. Zum Teufel mit Kapital und Zinsen. Weg mit den Rechenschiebern. Scheiß auf all die Zahlen. Ich schlage diese verdammte Waage kurz und klein. Nur so kann ich meine Seele retten. Los, sprich! Wenn ein Mensch voll ist, was kann er tun? Als mein kleiner Sohn Dimitris starb, haben alle geweint. Und ich tanzte. Sie sagten, Sorbas ist wahnsinnig geworden. Aber es war das Tanzen, nur das Tanzen, wie ich meinen Schmerz ausdrücken konnte. Wenn ich glücklich bin, ist es dasselbe. Im Sommer des Jahres 1917 hatte sich Griechenland unter dem Premierminister Venizelos, einem guten Bekannten von Nikos, entschlossen, dem großen Krieg beizutreten. Sofort stieg die Nachfrage für Kohle enorm an. Ah, der Herr Kapitalist grübelt. Ideale hin, Moral her, da muss der Pazifismus eben ruhen. Um die Produktivität zu steigern, brauchen wir besseres Holz für die Schächte. Und vor allem moderneres Gerät, damit wir Zeit sparen. Zeit ist doch Geld, höre ich euch immer sagen. Also gut. Hier sind meine letzten Reserven. Reite nach Kalamata, kaufe die nötigen Materialien und bitte Tempo. Die Geldgeber aus Athen und Zürich schicken schon lästige Telegramme. Sorbas war tatsächlich ein großer Frauenheld. Aber als er hier war, war er sehr zurückhaltend. Er hatte kein Verhältnis mit irgendeiner Frau. Er hat keine Frau verführen wollen. Er war sehr vorsichtig. Den Grund hierfür hat er mal selbst genannt. Vor allem wegen der Manioten, weil so etwas hier gar nicht möglich gewesen wäre. Allerdings sagte er sehr oft, dass er nach Kalamata muss, um irgendwelche Materialien einzukaufen. Kaum war Sorbas in der Stadt eingetroffen, verabredete er sich mit seinen Kumpels. Man besprach die Politik, zog um die Häuser und landete in einem Kabarett, wo er sich Hals über Kopf in eine Natascha verliebte. Er spendierte ihr Drinks, Blumen und süßliche Essenzen und widmete sich für eine gute Woche selbst vergessen den Freuden des Lebens. Zurückgekehrt ließ er reumütig und mit leeren Händen die Vorhaltung von Nikos über sich ergehen. Chef, ich habe dich gewarnt. Du darfst mich zu nichts zwingen. Du darfst nicht über mein Leben bestimmen, weil du mich dann für immer verloren hast. Andererseits strapazierte auch Nikos die Nerven seines Freundes. Speziell, wenn dessen exaltierte Künstlerklicke mal wieder für ein langes Wochenende auftauchte. Die dauernörgelnde Ehefrau Ralatea und der dandyhafte Poet Sikelianos, der im hauchdünnen Seidenumhang durch das Dorf flanierte und mit dröhnender Stimme seine frischen Gedichte in den Äther deklamierte oder sich auf Altgriechisch mit Blumen unterhielt. Seine durchgeknallte Jet-Set-Gattin Eva Palmer kleidete sich im altbackenen Stil delphischer Vasenmotive nebst Lorbeerzweigen und Blumenkränzen im wallenden Haar. In ihrem Auftritt und in ihrem Gebaren waren sie frühe Hippies. Mit Hang zu Champagner, türkischem Haschischgebäck und nächtlichen Nacktbadeorgien. Sorbas blieb stets so lange verschwunden, bis sich die Truppe wieder aus dem Staub gemacht hatte. Nichts als ein Haufen Goldfische, die in einem verrosteten Eimer zappeln. Aber ich sage nichts zum Chef. Ich bin ein Mann, kein Jammerlappen. Leute wie Kasantzakis, die hier hin und wieder lebten, waren ihnen willkommen. Freundschaft schlossen sie allerdings mit Sorbas. Kasantzakis war eher für sich. Er schloss nur mit ganz wenigen wirklich Freundschaft. Er war zwar immer sehr höflich zu allen, wahrte aber stets einen gewissen Abstand. Er verbrachte sehr viele Stunden allein. Er suchte nicht unbedingt einen Freundeskreis, so wie Sorbas. Er war vollkommen anders. Was mag da oben vor sich gehen? Kannst du mir das sagen, Chef? Kannst du mir erklären, was das alles bedeutet? Wer hat es geschaffen? Warum hat es geschaffen? Und vor allem, warum müssen wir sterben? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Wozu liest du dann diese staubigen Schmöker? Zu welchem Zweck? Wenn sie dir das nicht sagen, was sagen sie dir überhaupt? Sie erzählen genau davon. Von dem Geheimnis, das uns umgibt und von unserer Ratlosigkeit darüber. Ich pfeife auf diese Ratlosigkeit. Du sollst mir sagen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Jahrelang bist du über diesen Schwarten gehockt und das ist der Erfolg. Wir sind winzige Würmer, Sorbas. Ganz winzige Würmer auf dem kleinen Blatt eines riesigen Baumes. Dieses kleine Blatt ist unsere Erde. Die anderen sind die Sterne, die du des Nachts betrachtest. Einige Menschen wagen sich bis an den Rand des Blattes. Sie ahnen den Abgrund unter sich, erschauern vor Schrecken und das Herz droht ihnen zu zerspringen. Vielleicht aber gelingt es den Furchtlosen unter ihnen, in diese Bodenlosigkeit hinein zu vertrauen. Ich, für meine Person, sehe dem Tod jederzeit ins Auge. Ich sehe ihm ins Auge und fürchte ihn nicht. Aber niemals werde ich zu ihm sagen, komm, komm zu mir. Niemals werde ich Freund sein mit ihm. Aber genug für heute. Ich sehe, du bist müde. Du bist halt sehr zart, kannst nichts vertragen. Also, ab in die Falle. Gute Nacht, Chef. Es dauerte lange, bis ich einschlief. Durch die offene Tür sah ich undeutlich Sorbas in der sternenhellen Nacht auf einem Felsstein hocken, mit dem Blick auf das Meer. Ich beneidete ihn. Die Sterne berührten ihn, die Wellen des Meeres brachen sich an seinen Schläfen. Genau so, dachte ich, erblicken die großen Seher und Dichter die Welt. Nein, sie sehen sie nicht, sie erschaffen sie, ohne den verzerrenden Spiegel der Vernunft. Sie erschaffen die Erde, das Wasser, die Tiere und Gott selbst, jedes Mal aufs Neue. Mitte September registrierte Sorbas, der seine Schächte tiefer und tiefer in den Berg grub, dass die Qualität der Kohle immer minderwertiger wurde. Als es bei der Einweihung des neuen Stollens, auch unter den Augen extra angereister Ehrengäste, zu einer spektakulären Wasserflutung kam, bei der sich Sorbas gerade noch in letzter Sekunde ins Freie retten konnte, wurde allen klar, dass das Projekt nicht mehr zu retten war. Thank you. Das war es also. Aus. Ende. Das komplette Scheitern. Ich hatte mein ganzes Geld verloren und vor mir lagen die Scherben meiner Existenz. Und mitten in diesem Moment entfaltete sich das Gefühl einer grandiosen Erlösung in meinem Herzen. Ich verspürte die Melodie einer grenzenlosen Freiheit und Gelassenheit. Und eine Stimme in mir begann zu jubilieren. Ich erhob mich. Komm, Solvas. Mein Leben hat sich gewandelt. Lehre mich tanzen. Tanzen, Chef? Ja. Dann komm. Komm, komm. Und? Was sagen deine alten Schmöker dazu? Der Teufel hole sie! Gut gelernt, Chef. Aus dir kann noch was werden. Weißt du, Chef, ich habe keinen Mann so sehr geliebt wie dich. Aber meine Zunge schafft es nicht, noch mehr zu sagen. Lass es uns tanzen. Los! Opa! Ella! Gelaufen du, eh? You laugh! Vielleicht sollte ich mit dir gehen. Ich bin frei. Nein, Chef. Du bist nicht frei. Du hast eine lange Leine, länger als die anderen. Das ist die ganze Geschichte. Du gehst, du kommst und glaubst, frei zu sein. Aber du schneidest die Leine nicht ab. Ich werde sie eines Tages abschneiden. Das ist schwer, Nico. Aber du kannst es schaffen. Hab eine gute Zeit in den Schweizer Bergen, mein Freund. Was ich noch fragen wollte. Wenn du in Zukunft links ein Buch hast und rechts eine Frau, wofür entscheidest du dich? Monate gingen ins Land. Und dann? Im Mai 1919 wurde Kazantzakis vom Premierminister Eleftherios Venizelos zum Direktor des neu gegründeten Ministeriums für Wohlfahrt ernannt. Er erhielt den Auftrag, im Kaukasus für die Rückführung Zehntausender sogenannter Pontus-Griechen zu sorgen. Dem zehnköpfigen Team gehörte auch Sorbas an. In einer spektakulären Rettungsaktion gelang es ihnen, die Rückführung von 150.000 Landsleuten nach Griechenland zu organisieren. Danach trennten sich die Wege. Sorbas blieb in Makedonien und Kazantzakis schloss sich in Wien und später in Berlin jüdisch-linken feministischen Zirkeln an. In Wien meldete sich seine chronische Neurodermitis wieder mit aller Gewalt. Speziell sein Gesicht war von brennenden Ekzemen überzogen. Kein Arzt wusste ihm zu helfen. Bis der Wiener Psychoanalytiker und Freud-Kollege Wilhelm Stöckel die Ekzeme als die Maske der Sexualität diagnostizierte. Konkret als physische Reaktion auf eine krankhaft asketische Haltung und eine tief sitzende Angst vor Sexualität. Hat ihm das alles nicht schon Sorbas auf seine Art gesagt? Ende 1923 kam es auf dem Belgrader Bahnhof nochmals zu einem kurzen Treffen mit Sorbas. Sorbas sollte auf seinem Weg nach Athen etwas Geld für Ralatea mitnehmen. 600 Drachmen, Sorbas. Für meine Frau, nicht für irgendeine Natascha im Speisewagen. Ich werde mir alle Mühe geben, Chef. Scheint ja ein Abschiedsgeschenk für Sie zu sein. Man müsste dich durchschütteln wie ein Sack Kartoffeln. Körper und Seele sind keine Feinde, sondern Freunde. Nicht jede Frau ist eine Schlange, die dich aus dem Paradies vertreiben will. Ach, Solbas. Mein Herz liebt alles, was du sagst, aber mein Verstand zögert und zweifelt. Die Leine abschneiden. Erinnerst du dich noch? 6 Jahre ist das her. Es ist sehr schwer, aber nicht unmöglich. Mit jedem Wort deutest du auf meine Unvollkommenheit und meine ganze Entfremdung. Dabei riecht es in mir nach Frühling, nach Sturm, nach Neugeburt. Den Text kenne ich schon irgendwie. Aber lass uns aufhören, Phrasen zu dreschen. Auch wenn es sich halbwegs vernünftig anhört. Hey, und du besuchst uns, wenn du zurück bist. Ehrenwort? Ehrenwort. Im heißen Sommer 1924 drang der Spirit von Sorbas endlich in das vermauerte Herz von Kasansakis ein. Er hatte sich an den Strand von Lendas im Süden Kretas zurückgezogen. Landschaftlich eine Kopie der Kolugria-Bucht. Dort tauchte eine junge Frau auf, Eleni Samu, die er kurz vorher bei einem Dinner kennengelernt hatte. Sie bewohnten eine primitive Strandhütte und verbrachten dort in ständig wachsender Zuneigung einige Wochen ohne Dämonenbesuch und Über-Ich-Censorship, stundenlang schwimmend, sonnend, nackt und frei wie Urmenschen und fern aller Welt. Eleni, wo bist du? Nico, da, schau mal, da drüben, ein Delfin. Ach ja. Ach Nico, was bist du nur für ein Mann? Magst du nicht mal Delfine? Heute begreife ich, dass es eine Todsünde ist, sich gegen die ewigen Gesetze zu stellen. Wir haben die Pflicht, uns nicht zu beeilen, niemals ungeduldig zu werden, sondern dem ewigen Rhythmus der Natur mit Vertrauen zu folgen. Als die misstrauisch gewordene Noch-Ehefrau Ralatea plötzlich erschien, kam es endlich zu dem reinigenden Gewitter. Die Leine war abgeschnitten. Und Eleni und Nikos wurden bis zu Kasansakis Tod 1957 ein unzertrennliches Paar. Sie durchreisten die Welt. Immer wieder die Sowjetunion, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Zypern, China. Und Nikos schrieb tausende von Briefen, Tagebücher, Romane, Theaterstücke, tagesaktuelle Essays, Kinderbücher, opulente Übersetzungen und er interviewte wichtige Zeitgenossen, wie zum Beispiel Mussolini. Nachdem der griechische Diktator Metaxas 1940 eben diesem Mussolini sein Euchi präsentiert hatte, also das Nein, sich der Achsenmacht Rom-Berlin anzuschließen, begann die Okkupation Griechenlands durch Italien. Und später Hitler-Deutschland, was sich zu einer barbarischen Angelegenheit steigern sollte. Nikos und Eleni verließen das blutige Pflaster Athen und wählten ihr kleines Küstenhaus auf der Insel Ägina als Refugium. In den Cafés saßen die Nazis und schlugen sich ihre fetten Ranzen voll. Bald fielen Bomben und das Dröhnen der Stukas erinnerte an wilde Tiere der Apokalypse. Die Nächte waren erfüllt von Maschinengewehrfeuer. Wir kamen bald nicht mehr dazu, unsere Toten normal zu bestatten. Man warf sie einfach nur noch über die Friedhofsmauer. Kinder gingen an Stöcken, heulend und das Gesicht von Geschwüren entzündet. Die Tage wurden kürzer. Es gab nichts mehr zu essen und wir lagen fast nur noch im Bett, um unsere Kräfte zu schonen. Ich machte aus den Steinen im Garten einen kleinen Gemüsegarten. Was uns das Leben rettete, weil die Deutschen den Fischfang kassierten. Brot gab es für astronomische Summen auf dem Schwarzmarkt. Nico ging auf seinen 60. Geburtstag zu. Seine Schläfen ergrauten, aber er benahm sich innerlich wie ein Kind. Seine Tinte ergoss sich auf dem Papier im schönsten Blau. Sorbas lebte inzwischen in Serbien, wo ab April 1941 die deutsche Wehrmacht wütete. Briefe und Karten gingen hin und her zwischen den beiden Freunden. Zum Beispiel eine selbstdesignte Postkarte aus Serbien, die Sorbas im feinen Tuch mit Pelzmütze, elegantem Gehstock und Pelzmantel mit Fuchskragen zeigt. In seinem Arm lagert eine junge, feurige Dame. In hohen Stiefeln und mit ausladendem Busen. Ich lebe noch. Hier ist es verteufelt kalt. Deshalb war ich gezwungen zu heiraten. Schau dir ihr Gesichtchen an. Ein Leckerbissen. Sie hat ein etwas dickes Bäuchlein, aber nur, weil sie mir bald einen kleinen Sorbas schenkt. Tja, so ist es mit der Sache, mit der kein Mann zu Rande kommt. Dieses Mal heißt sie Ljuba. Ich küsse dich herzlich, dein Sorbas, vormals Witwer. Es folgt ein Päckchen mit einer bestickten Mütze aus Montenegro und einer Quaste mit silbernem Glöckchen. Trage sie, Chef. Trage sie immer, wenn du deinen Philippans schreibst, den du halt so daher schreibst. Dieselbe Mütze trage ich auch, wenn ich arbeite. Dieselbe Mütze trage ich auch, wenn ich arbeite. Alle im Dorf hier lachen deswegen und fragen mich nach dem Grund. Ich lache und sage nichts, denn nur wir zwei wissen, warum wir das Glöckchen tragen. Ich küsse dich, alter Tintenkleckser. Und wenig später ein wieder einmal nicht erhörtes Telegramm, in dem steht: Chef, habe herrlichen grünen Stein gefunden. Komm sofort hoch. Du musst ihn dir anschauen. Da stürzt diese Welt in das nächste Gemetzel. Millionen von Menschen zittern vor Angst und dieser alte Narr hat nichts im Kopf außer einem verfluchten Stein. Was glaubt er denn? Ich schrieb ihm daraufhin einen Brief, kalt, sachlich, belehrend, und hätte mir danach am liebsten für meine moralische Erhabenheit gleich einen runterhauen mögen. Und schließlich kam noch ein Brief mit einem schwarzen Rand. Aus Serbien. Magst du? Ich bin der Lehrer des Dorfes und schreibe Ihnen, um die traurige Nachricht mitzuteilen, dass Yorgos Sorbas, der hier nahe Skopje ein Magnesitbergwerk besaß, am vergangenen Sonntag um 6 Uhr nachmittags gestorben ist. In seiner Sterbestunde rief er mich zu sich und meinte mit rauer, aber starker Stimme: Es gibt einen Freund von mir, den Tintenkleckser. Und wenn ich heute oder morgen gestorben bin, dann schreibe ihm, dass ich tot sei und bis zum letzten Augenblick bei vollem Bewusstsein und geistig klar war und an ihn dachte. Schreibe zudem, dass ich nichts bereue von dem, was ich getan habe. Und sage ihm, es möge ihm wohl ergehen, obwohl es allmählich Zeit wird, dass er vernünftig werde. Falls ein Priester es wagen sollte, an mein Bett zu treten, so von wegen Abendmahl oder Beichte, dann sage ihm, er möge sich zum Teufel scheren. Menschen wie ich müssten 1000 Jahre leben. Und jetzt gute Nacht. Danach richtete er sich auf, warf die Decken zur Seite, stieß alle Gäste zurück, ging ans Fenster, riss die Augen auf und begann zu lachen und dann wie ein Pferd zu wiehern. So traf ihn der Tod. Aufrecht stehend, die Fingernägel ins Holz gekrallt. Seine Frau Ljuba sorgt dafür, dass ihnen seine treue Gefährtin, die Buzuki, zugestellt wird. Wie oft hatte Kasansakis seinem Freund in den 20 Jahren seit dem letzten Treffen vollmundig Besuche angekündigt. Ehrenwort! Und nun starrte er auf den schwarz umrandeten Briefbogen. Aber Eleni, er war doch unsterblich. Nun haben also auch ihn die Würmer. Nie hätte ich nur eine Sekunde daran gedacht, dass Sorbas sterben könnte. Aber die haben die Rechnung ohne mich gemacht. Wie um Himmels Willen sollte das auch gehen? Jetzt schlägt meine Stunde. Dieser Titan. Von wegen Tod. Vielfraß, Säufer, Dichter, Philosoph, Weiberheld, Musiker. Ich werde ihn wieder auferstehen lassen. Vagabund, die mächtigste Seele der Erde. Wort für Wort. Der freieste Mensch unter Gottes Himmel. Ich werde mich bis auf den letzten Blutstropfen ausleeren. So ein Mensch stirbt doch nicht. Gott hat das Herz auch deswegen erfunden, damit wir die geliebten Menschen auferstehen lassen. Did you say dance? Come on, my boy. Sinaxari tu Sorba. Die heiligen Legende namens Sorbas, nannte er die erste Fassung. Wehrmacht, Hunger, Weltkrieg. Nichts konnte Kasansakis mehr abhalten. Frühmorgens lief er eine Stunde durch die Wälder, sprang danach ins Meer und schrieb bis tief in die Nacht. Müsste ich einen seelischen Führer für diese Welt erwählen, dann würde ich Sorbas wählen. Er besaß alles, was einem Tintenkleckser wie mir abgeht. Er hat mir gezeigt, dass es im Leben darum geht, tapfer zu leben und zu sterben und nicht ständig auf einen Lohn zu warten. Egal wie aussichtslos eine Lage auch sein mochte, er wies mir den Weg, das Schicksal mit Freude, Stolz und Würde hinzunehmen. Er lehrte mich, das Leben zu lieben und den Tod nicht zu fürchten. Ich hatte immer nach Freiheit gesucht. Er hat mir gezeigt, wie und wo sie zu finden war. Gute Nacht, würde er jetzt sagen. Bis heute hat der Roman weltweit eine Auflage von über 3,5 Millionen Exemplaren. Die Verfilmung von Michali Kakoyannis erhielt im Jahr 1964 drei der 7 nominierten Oscars. Mit Anthony Quinn in der Hauptrolle wurde Sorbas in den 70er Jahren zur modernen griechischen Ikone schlechthin. Und der extra dafür komponierte Sirtaki des jungen Mikis Theodorakis ist bis heute die zweite Nationalhymne Griechenlands. Seit vielen Jahren zieht es mich immer wieder in die Mani, hin zu diesem Garten, von wo aus ich am frühen Morgen den Weg der einstigen Seilbahn hinunter zu den Ruinen der Verladestation gehe und dann hinüber zu jener Strandhütte, wo sich Ende September 1917 der weltberühmte Tanz ereignete. Ich lehne mich an den Stamm jener einsamen Tamariske, dem einzigen noch lebenden Zeugen dieser unerhörten Begebenheit, und stelle mir die zwei Dickschädel vor, wie sie vor einem Jahrhundert hier diskutierten, nicht ahnend, was der Marvelous Crash ihrer Miene einmal weltkulturell anrichten würde. Ich denke an den grandiosen Film und daran, dass zeitgleich zu den Dreharbeiten 1964 auf Kreta ein Herr namens Bob Dylan vor seiner 65er Welttournee ein griechisches Retreat einlegte und während dieser Zeit seinem Mr. Tambourine Man den Feinschliff gab. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Ich möchte es nur einmal schaffen, hochzuspringen, die Grenze des Menschen zu verlassen für einen winzigen Moment, die Gesetze auszuhebeln, reine, freie Luft zu atmen und ein Gott zu werden. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Sorbas unter Sternen von Wolf Reiser. Mit Vassilis Koukalani als Sorbas, Sebastian Blomberg als Nikos, Christine König als Eleni, Nina Weniger als Katharina, Samuel Weiß als Autor sowie Katharina Zapatka als Erzählerin. Ton Kaspar Wollheim und Iris König. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion und Dramaturgie Regine Ahren. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2018.